Die Aneignung nicht deutscher Arbeitskraft gemäß der vollstreckten Agenda des deutschen Kapitals hat das Verhältnis zwischen Deutschen und Nichtdeutschen in den letzten Jahrhunderten bis heute entscheidend geprägt. Der eingeübte Umgang mit Kolonial-, mit Fremd-, Zwangs- und Gastarbeit wirkt bis in die heutige Phase der Geflüchtetenbehandlung und Verwertung fort. Die Herausbildung des deutschen Kapitalismus ist eine besondere. Zum einen erfolgte diese Entwicklung im Gegensatz zu anderen westlichen Nationen wie den USA, England oder Frankreich mit deutlicher Verspätung. Zum anderen wurde der Kapitalismus in Deutschland in einem Klima monarchistischer Strukturen geboren. Eine bürgerliche Revolution hat hier nie stattgefunden. Zudem unterschied sich die pangermanistische Ideologie, also die Idee und Überzeugung, dass jeder deutschsprachige Raum irgendwie zu Deutschland gehöre, von denen vieler anderer modernen Nationen. Federführend waren in dieser ideologischen Phalanx einer verspäteten Nation, eine Bezeichnung, die auf den Soziologen Helmut Plessner zurückgeht, federführend waren von Anbeginn des Industriezeitalters die deutschen Kapitalfraktionen, ihre Bürokratien und zugehörigen Rackets, die sehr eng mit den Herrschenden und ihrer Administration verwoben waren und noch immer sind. In dieser Sendung wollen wir den Beitrag des deutschen Kapitals zum Rassismus in der deutschen Gesellschaft beleuchten. Denn die Ordnung, in denen Deutsche das Verhältnis zu Nichtdeutschen erlernten, war von den Bedürfnissen der deutschen Kapitalfraktionen entscheidend mitgeprägt. Ein einschneidendes Moment waren die deutschen Kolonialambitionen. Diese deutschen Kolonialbestrebungen fielen in eine Zeit, in der sich der Kapitalismus in Deutschland beschleunigt herausbildete. Konkurrenz und sich stets wiederholende Absatzprobleme erzeugten allerhand Krisen und Expansionsdruck im Deutschen Reich. Auf der Suche nach neuen Rohstoff- und Absatzmärkten fielen Kapitalfraktionen betroffener Branchen jene Ländereien ins Auge, in die die kapitalistische Produktionsweise noch nicht vorgedrungen war. Sie blickten neidisch nach England oder Frankreich, wo sich Konzerne koloniale Märkte bereits seit längerem erschlossen hatten. Zum anderen erzeugte die deutlich verspätete, aber dafür doch rasante Entwicklung des Kapitalismus in Deutschland ein gerütteltes Maß an für die Verwertungslogik überflüssiger Menschen. Jahrhundertealte Stände und Berufszweige kamen innerhalb kurzer Zeit zum Erliegen. In diesem Sinne überflüssig gewordene wanderten massenweise in andere Länder der Welt ab, machten sich auf dem Dampfer von Bremen oder Hamburg nach Übersee davon für ein besseres Leben. Die von den Auswandernden angestrebten Zielorte standen dabei nicht unter deutschem Einfluss. Beim deutschen Kolonialismus ging es auch darum, überflüssige Deutsche für Kapital und Nation wieder urbar zu machen, Abgehängten und Abenteuerlustigen einen, wie es hieß, deutschen Platz an der Sonne anbieten zu können, beziehungsweise Abladestätten der Überbevölkerung, so Walter Rathenau, zu schaffen. So bildeten sich Mitte des 19. Jahrhunderts zahlreiche private Kolonialvereine, die sich in den Vorständen aus Adel, Militär, Kirche und völkischen Verbänden rekrutierten. Ihre einflussreichste Gruppe bestand allerdings aus deutschen Unternehmern. You throw stones. Can you see that I am human? I am brave. der Anfangsphase des deutschen Kolonialismus war auf den deutschen Staat kein Verlass. Das lässt sich an zwei Zitaten des damaligen Reichskanzlers Otto von Bismarck verdeutlichen, die jeweils Reaktionen auf das Drängen des deutschen Kapitals waren, in Afrika aktiv zu werden. Das erste ist eventuell bekannt. Ihre Karte von Afrika ist ja sehr schön, aber meine Karte von Afrika liegt in Europa. Hier liegt Russland und hier liegt Frankreich und wir sind in der Mitte. Das ist meine Karte von Afrika. Das zweite ist gegebenenfalls unbekannter. Der Missionar und der Händler müssen dem Soldaten vorausgehen. Nach Karl Marx sind zwei Freiheiten notwendige Voraussetzungen für den Kapitalismus, nämlich die von ihm sogenannte doppelte Freiheit des Lohnarbeiters. Die Menschen müssen frei sein, ihre Arbeitskraft zum Markte zu tragen. Sie dürfen also nicht durch feudale, zünftige, familiäre oder Strukturen der Leibeigenschaft davon abgehalten werden. Zudem müssen die Menschen frei sein von Produktionsmitteln. Sie dürfen also keine Mittel besitzen, um autonom zu produzieren. Als die deutsche privat organisierte Kolonialgruppe in Südwestafrika aufschlug, fand sie allerdings nur wenige Menschen vor, die ihre Arbeitskraft am Markt anbieten mussten. Die gesellschaftlichen Verortungen, die die Menschen einzunehmen hatten, waren eben nicht vom Markt geregelt. Die meisten Menschen besaßen ihre eigenen Quasi-Produktionsmittel, Viehherden, Ziegen und Schafe, von denen sie lebten. In einer zentralen Schrift des Reichskolonialamtes von 1919 las ich das in der Rückschau so: Der bessere Herero arbeitete früher überhaupt nicht. Denn seit Generationen waren die Herero lediglich Viehzüchter. Die Herden blieben Jahr aus, Jahr ein auf der Weide. Wirkliche Arbeit kannte der Herero nicht. Er hielt sie auch für unter seiner Würde. Ein zentrales Ziel der Kolonialvereine war zuvorderst, den dort lebenden Menschen ihre Lebensgrundlagen zu entziehen. Die Aneignung also von Weidegrund und Viehbeständen. Beim Eintreffen der Delegationen des deutschen Kapitals und ihrer siedelnden Speerspitzen in den 1880er Jahren verfügten die Herero in Südwestafrika laut eines britischen sogenannten Blaubuchs über einen Rinderbestand von 180.000 Rindern zuzüglich Ziegen und Schafe. 20 Jahre später besaßen Herero nur mehr knapp 46.000 Rinder, die deutschen Siedlerinnen hingegen bereits 45.000. Etwa 90.000 starben an der Rinderpest. Das besagte Blaubuch mit dem Titel Bericht über die Eingeborenen von Südwestafrika und ihre Behandlung durch Deutschland, aus dem diese Angaben stammten, war eine 1918 herausgegebene scharfe Abrechnung mit der deutschen Kolonialpolitik. Die Enteignung der Lebensgrundlagen der Einheimischen erfolgte hauptsächlich über Kleinstkredite. Deutsche Händler gaben Herero Schuhe, Hosen und andere Gebrauchsgegenstände auf Kredit. Zu einem späteren Zeitpunkt kamen die Händler dann unter Waffen wieder und konfiszierten Rinder direkt von der Weide. Weil dieses betrügerische Vorgehen zu immer mehr Konflikten führte, erließ die Kolonialverwaltung 1903 eine neue Kreditordnung. Bestehende Kredite sollten erlassen werden. Das Ergebnis war allerdings, dass die Händler über die Rinderbestände der Herero herfielen, bevor die Verordnung Wirkung entfalten konnte. Das war einer der zentralen Gründe des Aufstandes der Herero gegen die deutschen Kolonialisten im Jahre 1904. Fear-mongering, ear-conquering, money-laundering, and you wandering, squandering. Your success is fleeting, everyone else must fail. That's cheating, repeating, everyone else must fail. That's leading, the list of Khan's legacy today and feeding. The wrath of the tiger, the tooth of the beaver, the math of the liar, the art of the deceiver. Evil lurks in the hearts of men. My cardiologist, and yo, I'll say it again, it's my cardiologist, and that's what the funny face meant. Prisoners on escalators on the way to the basement. Khan descending, Genghis conservation. Love I'm African, Puerto Rican, or Haitian. Might as well face it, I'm addicted to web dates. Lifting up dead weights, the kind of boy the Fed hates. Religious schisms, invaded ways of rhythms, conquer ear with sounds, escaping prisons of prisms. Eye of the tiger, tooth of the beaver, lying to the liar, telling truth to the deceiver. Mongering, ear conquering, money laundering, and you wandering, squandering. Your success is fleeting, everyone else must fail. That's cheating, repeating, everyone else must fail. That's leading, the list of Khan's legacy today and feeding. The wrath of the tiger, the tooth of the beaver, the math of the liar, the art of the deceiver. Der Aufstand der Herero 1904 in Südwestafrika wurde unter Generalleutnant Lothar von Trotha blutig niedergeschlagen und große Teile der Herero in die Wüste getrieben. Im Rahmen dieses Genozids wurden unterschiedlichen Schätzungen zufolge zwischen 66 und 75% der Herero und etwa 10.000 Nama ermordet. Damit war die zu Beginn erwähnte doppelte Freiheit der schwarzen Bevölkerung ansatzweise hergestellt, wenn es auch Kritik aus den Reihen der Kapitalfraktion am deutschen Vorgehen gab. Der deutsche Kolonialbeamte Paul Rohrbach bemäkelte beispielsweise, dass sich die Deutschen aus der Wüste lediglich 3000 Rinder und Schafe aneignen konnten, der Rest verendete und starb mit den Herero. In der letzten Phase der Unterwerfung der afrikanischen Bevölkerung unter das deutsche Kapital konzentrierte man sich dann auf die Zurichtung der Menschen, was einerseits in Arbeits- bzw. Konzentrationslagern stattfand, andererseits in den Kupferminen, beim Eisenbahnbau oder auf den deutschen Farmen. My name is Esther, as you heard, and I'm a Herero, and I'm speaking from that perspective. I'm from the victim community, the people that you have just seen in this documentary. For many of you, these are things that you are seeing now. But for us back home, this is the reality that we are facing every day. Every day when we have to look at some of our brothers and sisters, some of our nieces and cousins with their yellowish faces as a result of 1904, 1908. It's true that the Nama and Nova Herero people are demanding reparation from the German government. It's a reality for us. It's not a dream. And that is a reality that we are pursuing with whatever it takes. Das erwähnte Blaubuch, das auf unserer Webseite www.17grad.net verlinkt ist, verzeichnet zwischen Januar 1913 und März 1914 ca. 4000 Verurteilungen von Männern, über 300 von Frauen, die im Strafmaß zwischen Arbeitslager und Peitschenhieben rangierten. Darunter knapp 900 Verurteilungen für Verlassen des Arbeitsplatzes, über 800 für mangelnde Sorgfalt, gut 400 für Landstreicherei, ebenfalls gut 400 für Ungehorsam, über 250 für Frechheit und genau 150 für Faulheit. Im Deutschen Reich besorgten derweil die zahlreichen Kolonialvereine, im Besonderen die Deutsche Kolonialgesellschaft, die Begleitmusik zur Stärkung des deutschen Kapitals und deutscher Arbeit im Weltverkehr, wie es von ihr im Deutschen Kolonialatlas von 1911 formuliert wurde. Dazu gehörten auch die hauptsächlich privat organisierten sogenannten Völkerschauen. Sie sollten aufzeigen, dass es nicht nur um Kapitalinteressen gehe, sondern auch die deutsche Allgemeinheit etwas vom blutigen Treiben in der Ferne habe. Zu der Begleitmusik zählte aber auch eine breit angelegte Kampagne der Deutschen Kolonialgesellschaft, in Deutschland lebende Frauen mit deutschen Siedlern in den Kolonien zu vermählen. Der Erhalt einer deutschen Reproduktionsbasis in den Kolonien wurde als wesentlich erachtet, um die Siedler weiterhin an Kapital und Reich zu binden. Der deutschen Frau kam dabei eine neue Rolle als Kulturträgerin zu, woraus sich später verschiedenste weitere Facetten des Rassismus entwickelten. Dem Deutschen Reich wurde jedoch der direkte Einfluss auf die Kolonien mit dem Versailler Vertrag 1920 stark eingeschränkt. Die Siegermächte des Ersten Weltkriegs bescheinigten Deutschland, Zitat, Versagen auf dem Gebiet der kolonialen Zivilisation. Folglich verstärkten die Kolonialvereine ihre Propaganda in den 20er Jahren in Deutschland. Der Grundton zahlreicher Spielarten des deutschen Rassismus sowie die Benennung von Straßennamen nach deutschen Kolonialschlechtern geht auf diese Zeit zurück. Auf der materialistischen Ebene wirkten asymmetrische Handelsbeziehungen zwischen dem deutschen Kapital und den ehemaligen Kolonien weiter fort. Die Regionen dienten weiterhin als Absatzmarkt, beispielsweise für den sogenannten Kolonialmaschinenbau. Auch die deutschen Siedelnden in vielen ehemaligen Kolonien, denen aufgrund des Engagements der Kolonialvereine mittlerweile nicht mehr nur Männer angehörten, bauten ihren Einfluss in einigen Regionen weiter aus. Human lives we can't go and get back. We can't. We are talking about skulls and things like that that we can get back. We need those skulls back. I mean, my great-grandfather Friedrichs was one of those that was slaughtered by the Germans, and we are still looking for his skull here, somewhere. Someone must give us that skull back. But land and cattle and goats and sheep, oh yes, they are there in Namibia. We just cut the wire, as we were telling the other colleagues, and go get the cattle, go get the sheep, go get the land, and we can solve it. Very simple. But we are also law-abiding citizens, and we try to follow the law as much as possible. One of the good things that colonizers knew was that they must apply the law. So when they started to settle, already in 1895, they had two decrees. One that created the communal reserves, in other words, one law that already expropriated land of the Ovaherero and the Nama. And then another decree that led to the sequestration of all land cattle, all land and all properties of the indigenous people. So you had two instruments, two decrees that were used to take livestock and land and all other properties, including women, from the Hereros and the Namas, and exactly transfer that wealth in the hands of the German settlers. Das Hauptaugenmerk des deutschen Kapitals bei der Verwertung nicht-deutscher Arbeit im 19. und 20. Jahrhundert, der Gegenstand unserer heutigen Sendung, liebe Zielgruppe, war allerdings nicht auf afrikanische Kolonien gerichtet, sondern auf Osteuropa. Dahin zeigten deutsche Expansionsbestrebungen mit staatlichem Nachdruck. Von dort wollte das deutsche Kapital im großen Stil Menschen für harte Arbeit rekrutieren und verwerten. Darüber gibt beispielsweise die sehr lesenswerte und umfangreiche Stoffsammlung von Reinhard Opitz Europastrategien des deutschen Kapitals 19 bis 1945 Aufschluss. Wilhelm Roscher, einer der Begründer der historischen Volkswirtschaftslehre und von Karl Marx als Vulgärökonom bezeichnet, schrieb bereits 1848 zu dem Thema in einem Aufsatz: Ganz anders könnte sich die Sache verhalten, wenn der Strom deutscher Auswanderung nach unseren östlichen Nachbarländern geleitet würde. Das heißt also nach den fruchtbaren, aber dünn besiedelten Teilen Ungarns, nach den polnischen Provinzen von Österreich und Preußen, endlich nach denjenigen Teilen der Türkei, welche in Zukunft, so Gott will, das Erbe Deutschlands bilden sollen. Moldau und Walachei, Bulgarien und die Nordküste von Kleinasien. Hier könnte auf dem Wege friedlicher Eroberung ein neues Deutschland entstehen. Dieses Land könnte nationalökonomisch ganz ähnlich von uns genutzt werden, wie das Mississippi-Delta und der ferne Westen von den Vereinigten Staaten. Bei allen berechtigten Ansätzen der sogenannten postkolonialen Betrachtungsweisen und angesichts der Barbarei, die Deutschland in Rekordzeit in afrikanischen Kolonien angerichtet hat, sollte nicht außer Acht gelassen werden, dass Deutschland damals seine Expansionsbestrebungen im Kern immer im europäischen Osten sah und dies im Übrigen bis heute tut. Das historische Kapitel, das die Beziehungen und auch die deutsche Ideologie am Arbeitsplatz zwischen deutschem Kapital und nichtdeutscher Arbeit entscheidend prägte, war die Zwangsarbeit zwischen 1940 und 1945 im Deutschen Reich und den besetzten Gebieten. Die Vereinnahmung osteuropäischen Grunds, der Rohstoffe und osteuropäischer Arbeitskraft war dabei keineswegs eine Erfindung der Nationalsozialisten, sondern schon lange Zeit zuvor eine andauernd wiederholte Forderung des deutschen Kapitals, wovon nicht zuletzt Dutzende Kriegszieldenkschriften aus dem Ersten und Zweiten Weltkrieg der deutschen Kapitalfraktionen zeugen. Nachdem die Kriegswirtschaft des NS-Staates ihre anfängliche Waffenproduktion des sogenannten Vierjahresplanes ab 1936 noch über Staatsverschuldung finanzieren konnte, wurde es bereits kurze Zeit später in der Kapitallogik eng. Als sich Millionen Deutsche nämlich ab 1939 dazu aufmachten, angrenzende Länder zu überfallen, Städte und Dörfer niederzubrennen und Ghettos sowie Vernichtungslager zu errichten, fehlte dem deutschen Kapital die wahre Arbeitskraft. Die Aneignung nichtdeutscher Arbeitskraft im Osten war im Grunde in der deutschen Ideologie vorgezeichnet. Allein im damaligen Deutschen Reich wurden zwischen 1939 und 1945 über 12 Millionen Nichtdeutsche zur Zwangsarbeit verschleppt. Im Jahre 1944 hatten knapp 7 Millionen Menschen in Deutschland als Zwangsarbeitende zu leiden. Darunter über 2 Millionen Menschen aus der Sowjetunion, weit über 1 Million polnische Zwangsarbeitende und etwa 1 Million Verschleppte aus Frankreich. In den besetzten Gebieten selbst ist die Zahl schwer zu schätzen, aber sie ging sehr deutlich darüber hinaus. Murder, we kill it with the sweetest sound. Murder, we kill it with the toughest sound. And we say murder, we kill it with our sound. Repetition is our ammunition, go further. Be sure to see your sorrows drown. Murder, we kill it with a sweeter sound. Murder, we kill it with a tougher sound. And we say murder, we kill it with our sound. Repetition is our ammunition, go further. Let the Nubian twist lay it down. By the way, go me, no trust them. Swing your meat, just and your Rita, you will cost them. So when you see me come around, yeah, I'ma bust them, bust them. I said I'll talk to them. Hypnotized by the way, go me, no trust them. Swing your meat, just and your Rita, you will cost them. So when you see me come around, yeah, I'ma bust them, bust them. You have to stop chat-chatting a murderer, because we know I've no time for you, murderer. No legitimate walk. And does it hurt when you talk? Me like the rhythm, make my spirit rise. Hypnotized by the wicked, wicked on my spine. No legitimate walk. And does it hurt when I talk? Murder, we kill it with the sweetest sound. Murder, we kill it with the toughest sound. Murder, we kill it with our sound. Repetition is our ammunition, go further. Let the Nubian twist lay it down. Stop, recognize, because we know I've no time for ya, murderer. Enough chat-chatting, murderer. No legitimate walk. And does it hurt when you talk? Murder. Der Begriff Konzentrationslager wurde im Deutschen offiziell 1904 in Bezug auf die Arbeitslager gängig, in denen Herero und Nama in Deutsch-Südwestafrika erniedrigt und ermordet wurden. Das europaweite Arbeits-, Konzentrations- und Vernichtungslagersystem des nationalsozialistischen Deutschlands war eine industrialisierte Weiterentwicklung davon. Und es gibt zahlreiche personelle Kontinuitäten deutscher Rackets, Militärs, Kapitalfraktionen und Familien beim Übergang von kolonialer Ausbeutung und der Zwangsarbeit des sogenannten Dritten Reiches. Ein Beispiel. Hermann Göring gestaltete die Zwangsarbeit in NS-Deutschland nicht zuletzt durch den von ihm verfügten Ostarbeitererlass entscheidend mit. Der Erlass regelte den Umgang mit Menschen, die unter direktem Zwang arbeiten mussten, wie beispielsweise die an ihnen zu exerzierenden Strafen. Göring stand gleichzeitig an der Spitze eines der größten Konzerne in Nazi-Deutschland, den Hermann Göring-Werken. Ein Konzern, der eines der umfassendsten betrieblichen Zwangs- und Fremdarbeitslagersysteme unterhielt. Der Vater, Ernst Heinrich Göring, war zwischen 1885 und 1890 Reichskommissar in Deutsch-Südwestafrika und brachte die dortige Ausbeutungsordnung nichtdeutscher Arbeit mit auf den Weg. Was das deutsche Kapital und die Deutschen zwischen 1940 und 1945 am Arbeitsplatz erlernten, war die rechtliche und gesellschaftliche Trennung von nichtdeutscher und deutscher Arbeit in der Praxis. Nichtdeutsche wurden von den Deutschen durch rechtliche Bestimmungen getrennt gehalten. Die völkische Ideologie war der Kitt, der diese Ordnung plausibel erscheinen ließ, Untermenschen konstruierte und damit die Ausgebeuteten am Arbeitsplatz spaltete. Die meisten Deutschen waren zwischen 1940 und 1945 direkt oder indirekt mit Zwangsarbeit oder sogenannter Fremdarbeit in Berührung gekommen. Nach Solidaritätsadressen suchte man vergeblich. Sie konnten sich offensichtlich gut damit arrangieren, wenn andere noch mehr buckeln mussten als sie selbst. Die letzten Lager der sogenannten Displaced Persons, also die Auffanglager der ehemaligen KZ-Inhaftierten und Zwangsarbeitenden in Deutschland, hatten sich 1955 noch nicht vollends geleert. Da brachte der Deutsche Bundestag bereits die Anwerbeabkommen auf den Weg, um neue Arbeitskräfte aus dem Ausland nach Deutschland zu holen. Das deutsche Kapital brauchte wieder mehr ausbeutbare Menschen, vor allem für die Landwirtschaft und den Bergbau. Auch hier sind personelle Kontinuitäten interessant. Bundeskanzler Konrad Adenauer, der die Anwerbeabkommen verantwortete, war bis 1933 Vizepräsident der bereits erwähnten Deutschen Kolonialgesellschaft. Zentraler Auslöser der zahlreichen Anwerbeabkommen war, neben der Ausbeutungsnachfrage, die in den 1950er Jahren erstarkende Gewerkschaftsbewegung. Aufgrund von Vollbeschäftigung hatten die Gewerkschaften in Deutschland in den 50er Jahren eine gute Verhandlungsposition gegenüber Staat und Kapital erlangt. In der Tarifrunde 1955 erreichte die zuständige Gewerkschaft im Bergbau beispielsweise einen Lohnplus von 9%. Für die Zukunft sollten derartige Lohnerhöhungen vermieden werden, heißt es in einer maßgeblichen Protokollnotiz des Bundestages 1955, die direkt auf den genannten Tarifabschluss verweist. Die Bundesregierung plane, durch die Anwerbung ausländischer Arbeitskräfte dem Arbeitskräftemangel zu begegnen und dadurch, Zitat, gleichzeitig auf künftige Lohnforderungen dämpfend einzuwirken. Oh, Anwerbeabkommen, das erste wurde mit Italien im Dezember 1955 geschlossen, waren ein Angriff auf die Verhandlungspositionen der Gewerkschaften. Zudem plante die damalige Bundesregierung den Wiederaufbau eines Heeres. Ein Teil der Deutschen sollte wieder in der Kaserne und nicht am Fließband bereitstehen. Und deshalb wollte die Bundesregierung ausländische Arbeitskräfte auf dem Acker, am Fließband und in der Mine einsetzen. Das sogenannte Rotationsprinzip sollte dafür Sorge tragen, dass die ausländischen Ausgebeuteten regelmäßig wieder in ihre Heimatländer müssten, damit sich nicht noch jemand quasi häuslich einrichtete. Die deutschen Gewerkschaften und teilweise auch die SPD stellten sich zumindest anfangs gegen die Anwerbeabkommen. Das war in Teilen durchaus nachvollziehbar, handelte es sich doch um einen vom rechten Establishment lancierten Angriff auf die erstarkende Gewerkschaftsbewegung, der letztendlich in der Tradition von kolonialer Arbeit und Fremdarbeit stammt. Die deutschen Gewerkschaften parierten diesen Angriff allerdings weder mit einer kritischen Analyse der Struktur und des Wirkens des deutschen Kapitals, noch sahen sie die ankommenden Ausgebeuteten als mögliche Schwungmasse für den Arbeitskampf. Stattdessen bestanden sie auf dem sogenannten Inländerprimat, bei gleicher Eignung seien deutsche Arbeitssuchende vorzuziehen, so die DGB-Gewerkschaften damals. Die IG Metall richtete die Abteilung Ausländerarbeit ein. In den Krisenjahren der 1970er Jahre machten sich die DGB-Gewerkschaften dann folgerichtig bei der SPD dafür stark, die, wie es damals hieß, freiwillige Rückkehr arbeitsloser ausländischer Arbeitnehmer zu fördern und auf rasche und wirkungsvolle Verschärfung der Strafen bei illegaler Anwerbung und Beschäftigung zu drängen. Die Hauptsorge des deutschen Kapitals waren zu diesem Zeitpunkt hingegen, dass mit den angeworbenen Nichtdeutschen der Klassenkampf nach Deutschland schwappen könnte. Obwohl die Süddeutsche Zeitung bereits 1955 damit zu beschwichtigen versuchte, dass, Zitat, alle italienischen Landarbeiter, die nach Deutschland kommen, zuvor in Abwesenheit vom Amt für Verfassungsschutz in Köln auf eine mögliche kommunistische Agententätigkeit getestet worden seien. Nach der Einführung der Zentralkartei für nichtdeutsche Arbeitnehmer im Jahr 1961 wurden die Arbeitsämter aufgefordert, Informationen über Störungen des Betriebsfriedens durch Angeworbene weiterzuleiten. Die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände veröffentlichte in dem internen Periodikum Informationen zur Ausländerbeschäftigung unter der Rubrik Kommunistische Infiltration entsprechende Berichte. Die sogenannten Gastarbeiter lebten anfangs häufig in Baracken oder ehemaligen Lagern der Displaced Persons, gaben sich mit ehemaligen Zwangs- und Fremdarbeitern die rostige Klinke in die Hand. Ein Teil bewohnte die heruntergekommenen Glasscherbenviertel der Industriestädte oder drängte sich in engen Werkswohnungen. Selbst der nationalliberale Spiegel konstatierte 1970 trocken, Zitat, Gastarbeiter sind in Deutschland keine Gäste. Sie bekommen nichts geschenkt, sie genießen keine Vorrechte. Eingeladen sind sie nur zum Produktionsprozess. Sie dürfen arbeiten und diese Gunst zu gewähren, ist deutsche Tradition. Laut dem Migrationsforscher Friedrich Heckmann ermöglichte die Migration der sogenannten Gastarbeiterinnen zwischen 1960 und 1970 allein 2,3 Millionen Deutschen den Aufstieg von Arbeitenden in Angestelltenpositionen. Candlesticks in the dark, visions of bodies being burned. Candlesticks in the dark, visions of bodies being burned. Candlesticks in the dark, visions of bodies being burned. Candlesticks in the dark, visions of bodies being burned. Candlesticks in the dark, visions of bodies being burned. Candlesticks in the dark, visions of bodies being burned. Candlesticks in the dark, visions of bodies being burned. Candlesticks in the dark, visions of bodies being burned. The hook gon' be what it is, the hands off, the retribution for what you took from the man. Got blood on the rust, God bless the red earth, the dead man walks the tongue bridge, a bridge, the time space, the boot, the concrete, the project undone, they juke it, made you look, you can't see it, the mob built the walls, the streets bleed sweet syrup, the bees love it. They coming on a swarm and they raining on your college ass disco. Get your collar turned up in your freshest attire. Get your bitch womb ready, cause this baby gon' be fire. It's not a dream, it's a memory. Mammary glands heavy in the sky, blacked out already. Stop screaming, the flames ain't shit to a demon. Say the name. Candlesticks in the dark, visions of bodies being burned. Candlesticks in the dark, visions of bodies being burned. Candlesticks in the dark, visions of bodies being burned. Candlesticks in the dark, visions of bodies being burned. Candlesticks in the dark, visions of bodies being burned. Candlesticks in the dark, visions of bodies being burned. Candlesticks in the dark, visions of bodies being burned. Candlesticks in the dark, visions of bodies being burned. The hook gon' be the last thing she remember. The fast lane in December, off in drift when she drive. College girl looking for the love, learned about it in a book, but she always kept the gloves on. So when the skin touch, shit, head rush. Red brush, lipstick, she just crush a lot. Every pun pales in comparison, a joke to a jester, she inundated with dick. Becoming conservative in her fucking and nervous that she would rush him, but murder wasn't discussing. The further she learned to trust him, the merger of love and lust, and she's serving it all up just cause he hold her when he was bust. Until 9 months later with a stomach full of devil, baby, she started to think it's time to pump the brakes. But that train left the station with a great migration, bloody tracks left right by the drain. Say the name. Candlesticks in the dark, visions of bodies being burned. Candlesticks in the dark, visions of bodies being burned. Candlesticks in the dark, visions of bodies being burned. Candlesticks in the dark, visions of bodies being burned. Candlesticks in the dark, visions of bodies being burned. Candlesticks in the dark, visions of bodies being burned. Candlesticks in the dark, visions of bodies being burned. Candlesticks in the dark, visions of bodies being burned. Can you say it again? Can you say it again? Can you look into the mirror and then say it again? Can you say it again? Can you say it again? Can you say the name? Say the name. Say it. The hook gon' be the coldest pimp slap coat rack for man's skin. Let it air dry. Swiss cheese the brother already half dead. Brain leaking out a hole in his forehead. Lobotomy is like pills, get them for cheap. The party line crack kills, they trying to see. But this one more a hairline fracture. Leave the face painted a mask for the hereafter. After the smoke clears and the highs come down, and the halogen hallucinations don't make a sound. Just a bunch of scared junkies not making the call, and a Guernica and blood on the wall. Say the name. Candlesticks in the dark, visions of bodies being burned. Candlesticks in the dark, visions of bodies being burned. Candlesticks in the dark, visions of bodies being burned. Candlesticks in the dark, visions of bodies being burned. Candlesticks in the dark, visions of bodies being burned. Candlesticks in the dark, visions of bodies being burned. Candlesticks in the dark, visions of bodies being burned. Candlesticks in the dark, visions of bodies being burned. Candlesticks in the dark, visions of bodies being burned. Candlesticks in the dark. Als in den 1990er Jahren viele Menschen aus Gebieten der ehemaligen Sowjetunion, aus Jugoslawien, Asien und Ostafrika nach Deutschland kamen, wanderten sie in eine Gesellschaft ein, in der ein zentrales Versprechen seit mindestens 100 Jahren fortgeschrieben wurde. Zwar spüren die Deutschen aufgrund der Krisenhaftigkeit des Kapitalismus andauernd, dass sie selbst überflüssig werden könnten. Aber sie lernten das nationale Privileg, zumindest zuerst ausgebeutet zu werden. Das Inländerprimat. Und wenn nicht deutsche Arbeit im Betrieb eingesetzt werden muss, dann haben die Deutschen doch wenigstens eine höhere Position in der betrieblichen Hackordnung einzunehmen. Allerdings können die deutschen Lohnabhängigen ihre Gedanken an ihre eigene tendenzielle Überflüssigkeit im Verwertungsprozess dadurch nicht besiegen. Sie erkennen sie insbesondere in den Geflüchteten an den Außengrenzen und im Lager wieder. Derweil regelt der Markt die Unterdrückung. Nach der Abschaffung des Sklavenhandels im großen Stil im 19. Jahrhundert prügelt heute niemand mehr Menschen auf einer Galeere übers Meer. Zukünftige Ausgebeutete setzen sich aus eigener Kraft in eine Nussschale und rudern zum ersehnten Arbeitsplatz, wenn es ihnen gelingt. Niemand muss mehr ein Gesetz verabschieden, dass Deutsche mehr zu verdienen haben als Nichtdeutsche, wie noch 1942. Die radikale Hand des Marktes und das zur Kultur gewordene Inländerprimat macht den Unterschied ohne jegliche Verrechtlichungsprosa. Allerdings, etwas mit der Gesetzgebung hat es schon noch zu tun. Die Nichtanerkennung ausländischer Berufsabschlüsse und die Einwanderung von nichtdeutscher Arbeit in Zeitarbeitsfirmen sorgen dafür, dass der Abstand zwischen deutscher und nichtdeutscher Arbeit gewahrt bleibt. Rassismus, liebe Zielgruppe, ist in Deutschland eine durch Arbeit und Ökonomie vermittelte Angelegenheit, die auf eine lange Tradition zurückblicken kann und sich bis ins Heute fortsetzt. Die rassistische Ideologie hat sich in Deutschland in den jeweiligen Interessen insbesondere der deutschen Kapitalfraktionen angepasst. Die Menschen in Deutschland unterwarfen sich über weit mehr als einem Jahrhundert dieser Agenda. Der nichtdeutsche Teil litt und leidet dabei mehr. Für die Kenntnisnahme dieses Zustands reicht ein Blick in die Tagesschau jedes beliebigen Datums. Dass aktuell Deutschland vielen dennoch als Sehnsuchtsort erscheint, widerspricht dem nicht, sagt aber viel aus über den Zustand der kapitalistischen One World.